Tag in Landstuhler, Liedehörer unterwegs Podcast. Ja, nicht mehr ganz so unterwegs. Like gerade Helm auf der Couch. War vorher nicht in der Lage, das aufzusprechen. Samstag, 29. April, komme gerade von einer kleinen Radtour. Das war ironisch gemeint. Ich habe mich wieder mit meiner Arbeitskollege getroffen, und zwar diesmal Neustadt der Weinstraße, Pelzerwald. Pelzerbub war es erstmal im Pelzerwald. Hat nur ein paar Höhenmeter abgerissen und die Hütte besucht. Das heißt, Gimmeldingen haben wir uns getroffen. War der Markus, das ist der, mit dem ich schon mal gefahren bin, und noch drei andere Arbeitskollege, die aber noch sportlicher sind als mir und auch mit Hightech-Equipment hier aufgefahren sind. Der End hat sogar noch ein Carbon-Fahrrad dran. Ja, da wusste ich genau, entweder läuft's heute, das läuft's nicht, aber irgendwie ist nicht so gut gelaufen. Markus hat nur gemeint, heute wäre ich nicht so gut in Form, aber bin hochgekommen. Ich selbst bin mit mir zufrieden, das ist so die Hauptsache. Also die erste Etappe war der sogenannte Eckkopfturm, der Leitmoor bescheidene 516 Meter. Und der Unterschied auf meinem Mini-Bokus, wo ich so ganz stolz war, ist, dass das halt Single Trails hochgeht, sprich Wanderwege, die gerade mal Meter breit sind, mit Wurzeln und Steine und mit meinem Fahrrad und meinem Fitnesslevel war das heute wirklich so eine Herausforderung. Also nicht nur, dass es Träte mir schwer gefallen ist und die anderen haben mich natürlich schön abgehängt haben, haben aber wirklich korrekt immer gewartet und so. Es war wirklich rein von der Fahrtechnik und so, war wirklich so am Limit. Also habe auch gemerkt, so ein bisschen schwarz vor Aue und so, war das Müsli mit meinen Äpfeln, was ich gegessen habe, irgendwie nicht so powermäßig unterwegs. Also getroffen haben wir uns um 11. Ja, 40 Minuten Anfahrt ist das hier von Hettesheim. Und wie gesagt, haben wir uns da hochgeschraubt. Weg war gut, Wetter war auch okay, waren so 12, 15 Grad. Also man hat schon die Jacke anziehen müssen. Und wie gesagt, die Hütte wird immer bewirtschaftet. Also gibt's Kuchen und Brot und Getränke. Und diesmal hat das die Jugendfeuerwehr gemacht. Und ja, also wie gesagt, der Ende. Kollege von meinem Arbeitskollege, den wir nicht kannten, der hatte Termin, deshalb war hier auf dem Eckkopftunnel kein Grosi-Pause angesagt. Ich bin auf den Turm nicht hoch, weil wir gesagt haben, wir fahren noch mal hin. Da waren dann schon richtig Downhill-Passagen, die waren auch technisch wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und so. Aber war echt okay. Also die Tour hat so gedauert, waren um 11 Uhr, ja, vielleicht viertel nur halb zwölf los und viertel nur zwei wieder am Auto. Und da wollten die anderen Jungs noch eine Tour machen. Ich habe dann versucht, die Tour mitzufahren, aber das waren wieder so Single Trails. Das ging mir dermaßen auf die Nuss. Kondition war natürlich auch ein bisschen nicht so. Aber mit dem Fahrrad, so wie ich das momentan fahre, mit diesem extremen Lenker aufbaue, ich muss das doch mal ein Bild drin stelle, das macht keinen Sinn. Also wie gesagt, du verlierst sofort die Traktion, das Lenkrad geht hoch, also braucht man wirklich ein bisschen moderneres Fahrrad, beziehungsweise muss man das umbauen. Und auch rein vom Downhill her, die anderen Jungs mit ihren 170 mm Gabeln, ja, ich habe nur 80 drin, ja, zwar vollgefedertes, aber die sind doch mal ordentlich losgefetzt, aber ich habe mich doch nicht abhängen lassen. Habe ich danach ein bisschen Respekt gekriegt. Aber wie gesagt, die Finger haben schon weh getan, weil da war Dauerbremse angesagt, aber die Masse hat mir ordentlich nur ohne geschoben. Wie gesagt, die anderen sind noch auf anderer Berg hochgefahren, den habe ich mir jetzt nicht gemerkt, weil ich habe mir noch was anderes vorgenommen. Also ich bin dann noch auf das Weinbiethaus gefahren. Das sind dann 554 Meter, also Höhenmeter. Und war eigentlich so ausgemacht, wir trennen uns und wir treffen uns dort nochmal zum Kaffee und zum Essen. Und der Weg war, bin ein bisschen Umweg gefahren. Was heißt Umweg gefahren? War zwar längerer Weg, sehr, sehr anstrengend, aber war im weitesten nicht so steil und auch so technisch anspruchsvoll mit Wurzeln und Steinen, wie der Originalweg war. Also der wäre für mich nichts gewesen. Also nicht umsonst wandern die Leute dort hoch, also mit Fahrrad hochfahren. Muss man üben, muss man mögen. Also ob das was für mich ist, muss ich noch ein bisschen testen. Heute war Mountainbike-mäßig nicht viel los, also nicht viel andere Mountainbiker unterwegs. Auf dem Downhill haben wir gar keiner getroffen, nur in der Hütte waren ein paar gewesen. Kamen auch drei ältere Leute mit einem E-Bike, also jeweils E-Bikes hoch. Aber da der Markus der gleiche gedisst hat als E-Bike-Fahrer, war die Stimmung gleich umgeschlagen, weil ich hätte das ein bisschen suffisanter gemacht. Ja, ich hätte sie eher mal gefragt, warum sie überhaupt schwitzen, wenn sie E-Bikes haben. Aber da war der Gesprächsfluss kam dann gleich am Anfang ins Stocken. Ja, wie gesagt, die sind den Trail mit den E-Bikes hoch, hatten da auch so Traktionsprobleme gehabt und der Ende ist, hat sich doch fast abgelehnt. Und ich habe mir halt noch ein bisschen Hoffnung gemacht, weil es kommt jetzt wirklich bald ein neues Update raus für die Bosch CX Performance Motoren, wo die wo insbesondere im Gelände halt diese Kraftentfaltung und dass man halt wie so Traktionskontrolle hat und so bessere Traktion, muss mich nochmal nachlesen, hoch ist rein vom E-Bike. Natürlich, wo ich mich hochgequält habe, war ich schon im E-Bike-Kaufmodus. Jetzt bin ich vielleicht eher der Trend geht jetzt zum zweiten oder zum dritten Fahrrad, vielleicht doch eher auf ein manuelles Fahrrad für wirklich so Touren mit meiner Kollege zu fahren, ja, also auch mit richtiger Downhill-Gabe, das hat schon Spaß gemacht. Und vielleicht doch eher ein Trekkingrad mit E-Bike-Unterstützung, falls ich mal so Radreise mache. Also wie gesagt, ich bin noch so ein bisschen unschlüssig und muss auch vor allen Dingen, also wie gesagt, Knie ist in Ordnung momentan. Ja, trotzdem noch mal zum Arzt gehen. Muss aber wirklich mal gucken. Ich denke mal, ich bin zu wenig gefahren und bin auch nicht so entscheidungsfreudig, dass ich den E-Bike kaufe, weil ich euch noch ein bisschen mit nerven. Vor allen Dingen muss ich mich noch ein bisschen mit nerven, dass ich mir mal da aussuche, was ich mal hole, weil ich muss auf jeden Fall mal längere Probefahrt machen. Dann, wie gesagt, ich war dann irgendwann auf der Hütte angekommen. Und dann habe ich mal gleich, habe sie in der Abnehmgruppe schon gepostet. Schönes Weizenradler, mein Lieblingsradler von der Bischofbrauerei Falkensteiner, habe ich mir dann gegönnt und eine schöne Apfelkuchen. Und dann hat noch eine halbe Stunde gedauert und dann kam dann der Markus, der war aber ziemlich platt, ja. Der hat nämlich richtig schönen Meter gemacht, aber die anderen zwei Jungs, die hat er abgehängt, also die hatten dann keine Lust mehr gehabt. Für der Ende-Kollege, das ist auch ein Arbeitskollege, so in der 80 Kilo Gewichtsklasse, das war seine erste Tour für dieses Jahr, der hat auch ziemlich gekämpft und muss ich mal am Montag mit ihm reden, ob das was für ihn ist, weil er hat zwar auch ein neues Hardtail, aber ich denke nur, auch mit denen gegeben, also Fitness hat da kein so Probleme, also am Anfang nicht so Probleme, aber ich glaube, das mit den Waldwegen und den Wurzeln, das hat ihn irgendwie auch nicht so gefahren. Ja, wie gesagt, wir haben uns auch ein bisschen erzählt, Markus hat danach noch was gegessen. Ich habe mir dann am Schluss noch ein Abendessen schon mal gleich mitgenommen. Und zwar, wenn ich schon mal in der Pals auf der Hütte bin, habe ich mir natürlich eine Sauma mit Brotwurst und Weinkraut und Brot noch bestellt. 8,10 €. Speisekarte verlinke ich später nochmal, wenn ich dann einen Blogbeitrag schreibe. Und wie gesagt, kann natürlich keine Bratkartoffeln, weil ich mache immer noch ein bisschen Diät. Aber so, die Tour war eigentlich wirklich top. Also verbrannt habe ich 2000 Kalorien und rein von der Date waren es 1083 Höhenmeter. Also mal erst die Tour, wo ich am Stück zwei Berge in Anführungszeichen und Höhenmeter gemacht habe, war schon ganz ordentlich. Ja, und von der Zeit her, ich mache noch mal Screenshot, ist ja mit Pause drin. Ich glaube, 4 Stunden waren wir unterwegs oder 5 Stunden reine Fahrzeit und Kilometer waren es 35. Gut, das ist mein Fazit von unterwegs zum Bike. Markus soll ja eigentlich, also Wetter war wirklich okay. Morgen soll ja noch der beste Tag vom ganzen Wochenende werden. Und dann gucke ich mal, was so geplant ist. Also wenn ich Richtung Heimat fahre für 1. Mai in der Feuerwehr, für Maiwanderung, fahre ich auf jeden Fall morgen los. Und da ist noch bei der Opel in Kaiserslautern ist noch ein sehr großes C-Kadett-Treffen. Das würde ich dann nochmal berichten, weil das hätte ich noch so vor. Jetzt ist ein bisschen Couching angesagt. Wie gesagt, Muskelkater, Gott sei Dank nicht. Bin mal gespannt. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Kommentare zum Thema E-Bike oder wer was machen will, kann sich gerne mal melden. Bis dann. Ciao.